Thomas Buddenbrook hat vom Vater auch den Titel und das Amt eines Konsuls der Niederlande übernommen. Er wird nach Amsterdam fahren, dort auch Mynheer Arnoldsen besuchen und Gerda wiedersehen. Aber zuvor muss er noch eine Angelegenheit erledigen. Was ist mit dir? Ich gehe ziemlich weit fort. Nach Amsterdam. Ist sie sehr reich? Ja. Wann? Morgen. Sie sind sich einig gewesen. Es geht, solange es geht. Und Thomas wird eines Tages eine gute Partie machen. Morgen schon? Wenn es doch nur noch ein paar Tage dauern könnte. Anna schließt die Tür auf und Thomas geht hinaus. Er schaut noch einmal zurück. Dann dreht Anna sich schnell um. Sie lehnt sich mit dem Rücken an die Ladentür, als ob sie Halt brauchte. Willkommen in Lübeck. Hier sind wir zu Hause. Zu Hause? Noch nicht. Durch das Holstentor fährt die Kutsche mit den Brautleuten in die Stadt ein. Bald hört Toni oben an ihrem Fenster, wie der Wagen in die Mengstraße einbiegt. Thomas! Thomas und Gerda sind da! Thomas hat den Schlag geöffnet und Gerda entsteigt der Kutsche. Wie sie ihr da mit ihrem dichten dunkelroten Haar, ihrer eleganten, etwas rätselhaften Schönheit in einem kostbaren dunkelgrünen Reisekleid entgegenkommt, macht sie auf Toni einen fast einschüchternden Eindruck. Mein Gott, wie schön du bist, Gerda. Ich darf doch du zu dir sagen. Ja, und du bist Toni. Kommt herein. An einem der Marktstände auf der anderen Straßenseite steht Anna, das Blumenmädchen. Sie schaut einen Moment herüber auf die fremde Frau, die mit Thomas ausgestiegen ist.